Vater, ich danke dir, dass du uns für diesen höchsten Bereich deiner Herrlichkeit bestimmt hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und uns durch Jesus zu Söhnen gemacht hast, die Träger dieses höchsten Raumes, die Träger dieser höchsten Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde sind, Herr. Danke, Vater, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr, wo deine Herrlichkeit sich immer mehr freisetzt auf der ganzen Erde, Herr. Herr, so, dass die Erkenntnis dieser Herrlichkeit immer mehr die ganze Erde bedeckt, wie die Wasser die Meere bedecken, Herr. Danke, Vater. Danke, dass du uns hochgenommen hast, Herr. Hoch erhoben hast in Christus. Hoch erhoben hast und gesetzt hast als Söhne, Herr. Mitten hinein in deine Herrlichkeit, mitten hinein in den Bereich der Engel, mitten hinein in diesen höchsten Bereich, Herr. Halleluja des Himmels. Danke. Danke, Jesus, dass wir jetzt als Söhne, Herr, ein vollkommen anderes Leben bekommen haben als normale Menschen. Danke, Herr, dass wir alles, was wir tun, jetzt aus der Herrlichkeit und in die Herrlichkeit tun. Danke, Herr, dass wir herrlichkeitsorientiert leben, Herr. Danke, dass alles, was wir tun als Söhne und Töchter hier auf dieser Erde durchdrungen wird, Herr. Mehr und mehr durchdrungen wird von deiner Herrlichkeit. All das, was wir übernatürlich nennen, Herr, und all das, was wir natürlich nennen, Herr. Danke, dass du diese Unterscheidung eigentlich nicht machst, Herr. Sondern in dir ist alles übernatürlich, Herr. In dir ist alles herrlichkeitsdurchdrungen, Herr. In dir ist alles in dieser Ebene verankert, Herr. Halleluja. Wir danken dir, Jesus, dass du den Weg freigemacht hast, dass du die Verbindung freigemacht hast, dass wir freien Zutritt haben, Herr. Dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade, mit Freimütigkeit in diesen Bereich der Herrlichkeit eintreten können, Herr, und die Kräfte der zukünftigen Welt anzapfen können, Herr. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns heute Abend noch mehr Offenbarung gibst, Herr. Tiefere Offenbarung gibst, Herr, was es bedeutet, was es beinhaltet, Herr. Herr, was du uns alles an Unterstützung auch zur Seite gestellt hast, Herr. Herr, damit wir dieses Herrlichkeitsleben auf dieser Erde leben, Herr. Und damit unser Dienst, den wir tun an den Menschen in dieser Welt, ein Herrlichkeitsdienst ist, Herr. Halleluja. Nicht ein natürlicher Dienst von Menschen an Menschen, Herr, sondern ein übernatürlicher Dienst von Söhnen Gottes an Menschen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Wow. Amen. Halleluja. Wow. Seine Herrlichkeit ist mächtig hier heute Abend. Halleluja. Es ist so gut. Weißt du, alles, was wir tun, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, alles, was wir tun als Söhne Gottes, das ist eigentlich die Bestimmung des neuen Bundes für die Söhne Gottes, dass sie alles, was sie tun, dass sie es aus der Herrlichkeit heraus tun. Ja, alles, was wir auch von Gott bekommen haben zum Gebrauch für den Dienst. Ich habe euch ja einige Dinge bereits genannt, zum Beispiel als ganz fundamentales, wesentliches Tool, das Gott uns gegeben hat, das Wort Gottes. Ja. Aber dieses Wort Gottes wird erst dann richtig gebraucht, wenn wir es aus dem Geist der Herrlichkeit heraus gebrauchen. Dann bekommt es alles den richtigen Platz, dann macht es alles richtig Sinn, dann ist die Kraft drauf. Paulus hat ja gesagt, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen. Ich meine, die Bibel, wenn du sie so nimmst, sind viele, viele Worte. Ja? Aber das Reich Gottes besteht nicht darin, dass einer einfach immer wieder die Bibel von vorne bis hinten vorliest und vorwärts und rückwärts und so weiter, sondern das Reich Gottes besteht in Kraft. Und die Kraft ist im Wort, die Kraft wird freigesetzt durch das Wort und gleichzeitig ist dieses Wort, wenn wir so davon sprechen, ein lebendiges Wort, das direkt aus der Herrlichkeit Gottes sein Leben bekommt. Amen. Genau das Gleiche ist es mit den Gaben des Geistes, mit der Salbung. Ja. Die Salbung ist uns gegeben als ein Tool, um auf dieser Erde, wie Jesus gesagt hat, den Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Dafür ist uns die Salbung gegeben, aber sie wird erst dann oder sie bekommt erst dann eigentlich ihre eigene Bestimmung, wenn sie durch die Herrlichkeit Gottes aktiviert wird. Ja. Ansonsten kann sie sich tatsächlich auch im Fleisch einsetzen, in bestimmten Situationen. Ja. Ich kannte zum Beispiel mal jemanden, der hatte auch eine starke Salbung und das weiß ich noch genau, und der hat aus seinem Fenster rausgeschaut in seinem Wohnzimmer und dann sah er draußen in seinem Garten, wie ein Maulwurf seine Schnauze aus einem Maulwurfshügel raussteckte, und das hat ihn geärgert, weil er sich sagte, ein Maulwurf gehört nicht in meinen Garten, und dann hat er einfach sich hingestellt und hat gesagt, im Namen Jesus verfluche ich dich, du Maulwurf, in meinem Garten. Und der Maulwurf ist auf dem Maulwurfshügel zusammengebrochen und war tot. Genau, manche würden jetzt sagen, wow, super powerful. Andere würden sagen, naja, Tierschutzverein lässt grüßen. Aber weißt du, ja, also, verstehst du? Ich würde es jetzt nicht machen unbedingt, weil, verstehst du? Weil ich glaube, dass die Salbung Gottes, wenn ich mir das Neue Testament anschaue, ist die Salbung Gottes in erster Linie zum Auferbauen und zum Stärken und zum Leben bringen gegeben, nicht zum Töten. Okay, es mag vielleicht manche Tiere geben, da würde ich es vielleicht auch anwenden, wie Schnaken und Stechmücken oder sonst was. Okay, aber Maulwurf, naja gut, man kann sich drüber streiten. Ich sage dir das nur als ein Beispiel, dass du die Salbung anwenden kannst als ein Sohn Gottes, aber erst wenn du tatsächlich von dieser Ebene der Herrlichkeit durchdrungen bist, dann bekommt es die richtige Anwendung im eigentlichen Sinn, dann bekommt es den richtigen Platz, dann bekommt es die richtige Wirksamkeit, dann bekommt alles die richtige Richtung. Weißt du, deswegen heißt diese Schule ja Glory Life Schule, weil sie eine Herrlichkeitslebensschule ist. Weil wir erkannt haben vom Neuen Testament her, dass tatsächlich dieses Leben als Christ auf dieser Erde von der Herrlichkeit her gelebt werden will und damit wiederum in die Herrlichkeit gelebt wird, weil wenn du aus der Herrlichkeit lebst, dann bringst du die Herrlichkeit auch wieder hervor. Amen. Und dann bewirkt all das, was du hervorbringst, wiederum Herrlichkeit. Und das wirst du dann eines Tages, wir haben es gerade gehabt vom Gesetz von Saat und Ernte, wirst du es wieder in Form von noch größerer Herrlichkeit ernten, wenn du eines Tages endgültig zum Herrn gehst. Amen. Das heißt, unsere Sache ist es, herrlichkeitsorientiertes Bibelstudium. Unsere Sache ist herrlichkeitsorientiertes Beten. Unsere Sache ist herrlichkeitsorientierter Lobpreis. Unsere Sache ist es herrlichkeitsorientiertes Heilen, herrlichkeitsorientiertes Prophezeien, aber genauso auch herrlichkeitsorientiertes Eheleben, herrlichkeitsorientiertes Familienleben, herrlichkeitsorientiertes Berufsleben, herrlichkeitsorientierte Finanzen. All das, weißt du, das sind die Themen ja hier in dieser Schule, verstehst du? Und wir lernen sie niemals losgelöst, wir lernen sie niemals jenseits von der Herrlichkeit Gottes, sondern immer aus diesem Grundlebensstil heraus. Das hast du gerade auch bei der Valerie schön gemerkt, einfach diese Bibelauslegung aus dem neuen Bund heraus, aus dem, was Jesus für uns vollbracht hat, aus dem, wo wir bereits drin sind, damit letztendlich aus der Herrlichkeit heraus. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Herrlichkeitsleben ist deine Sache. Weißt du, da gibt es keinen Bereich, der auf die Dauer da ausgeklammert ist. Verstehst du da? Kein Bereich in dir als Person, ich meine du als Geist, Seele, Körper, kein Bereich soll ausgeklammert sein. Paulus hat gesagt, 1. Thessalonicher 5, 23, dass unser Geist, Seele und Körper untadelig bewahrt bleiben soll bis auf den Tag Christi Jesus hin. Wie ist denn das möglich, wenn nicht durch die Herrlichkeit Gottes? Amen. Wie wird dein Verstand erneuert gemäß dem Geist Gottes? Durch die Kraft seiner Herrlichkeit, durch die Wirksamkeit seines Geistes. Wie wird deine Seele, dein Gefühl, dein Wille, wie wird er erneuert? Durch die Kraft seines Geistes, durch die Kraft des Evangeliums, durch die Kraft der Herrlichkeit Gottes. Wie wird dein Körper erneuert? Durch die Kraft der Herrlichkeit Gottes, durch die verjüngende, Halleluja, wow, die verjüngende Energie der Herrlichkeit Gottes, wow. Du kannst dich ab und zu mal drin sonnen, dann bügelt so richtig in deinem Gesicht ein bisschen. Schön, gell? Halleluja. Ja, herrlichkeitsorientiertes Leben macht jung. Amen. Halleluja. Das heißt nicht, dass du keine Falten haben darfst oder wirst. Vielleicht immer weniger, je stärker die Herrlichkeit wird. Weil in der Herrlichkeit im Himmel sind ja alle 30 Jahre alt, also eines Tages werden sie dir auf jeden Fall ausgebügelt, deine Falten. Aber vielleicht kannst du es jetzt schon als einen Vorschatten manchmal hier erleben. Wir haben ja schon oft so Wunder auch erlebt, so Zeugnisse, dass Leute Falten verloren haben und so weiter, dass Falten ausgebügelt wurden. Das sind Zeichen einfach dieser Herrlichkeit Gottes. Das heißt, das, was Gott jetzt tut, weißt du, das, was Gott jetzt seinem Leib sagt, das letzte Mal habe ich von diesen Wiederherstellungsbewegungen gesprochen, wo seit der Reformationszeit, seit dem 16. Jahrhundert, nachdem die Kirche im finsteren Mittelalter immer weiter vom Wort Gottes weggekommen war, schrittweise so Grunddinge wiederhergestellt wurden, ja, wie eben das Evangelium, das Wort der Gnade, das Wort Gottes, ja, die Salbung Gottes, die Gaben des Geistes, alle diese Dinge wurden wiederhergestellt. Und jetzt in dieser Zeit ruft Gott, und ich glaube, dass das 21. Jahrhundert wirklich eingehen wird als dieses Jahrhundert der Herrlichkeit, weil Gott ruft in diese Dimension der Herrlichkeit. Ich glaube, dass wir in eine Zeit reingehen, wo es gar keine Alternative mehr gibt für Christen, als in der Herrlichkeit Gottes zu leben. Es war interessant, ja, jetzt wo ich in Amerika war, auf der Konferenz, und diese chinesische Hauskirchenleiterin dabei war, die ja bin mehrmals mit ihr in Kontakt gewesen, sie hat mir ein bisschen geschrieben, auch von ihrem Gemeindeumfeld in China und so weiter, ja, die ja aus einer Kirche kommt, die stark unter Verfolgung steht, ja, durch staatliche Repressionen und so weiter, stark unter Verfolgung lebt. Und das Interessante war, sie schrieb einfach in einer E-Mail, und das sage ich jetzt nicht um meinetwillen, sondern ich sage das einfach, um dir deutlich zu machen, welche Bedeutung die Herrlichkeit Gottes hat, weil sie las mein Buch und sie wusste in ihrem Geist, das ist es, was ich brauche, um die Kirche in China zu stärken. Verstehst du? Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen dieses Herrlichkeitsleben. Zum Beispiel hat sie gesagt, ja, ich habe in China so viele Tränen gesehen unter den Christen und jetzt habe ich erkannt, dass eigentlich die Freude im Herrn die viel stärkere Kraft ist. Amen. Was nicht heißt, dass wir als Christen nicht mehr weinen dürfen oder auch manchmal tun. Verstehst du? Es gibt unterschiedliche Manifestationen. Aber es braucht eine Ausgewogenheit. Wenn wir nur noch weinen, dann sind wir irgendwann depressiv. Und vor allen Dingen sagt uns das Wort Gottes was anderes. Das Wort Gottes sagt nicht, unsere Tränen sind unsere Kraft, sondern die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Halleluja. Amen. Und das hat was mit, ja, das ist so. Verstehst du? Ja, manchmal ist es tatsächlich so, manchmal denken Christen unbewusst oder bewusst denken, ich habe das auch mal eine Zeit lang gedacht, du denkst, durch deine Tränen kannst du Gott bewegen, irgendwas zu tun. Der Punkt ist aber, der Gott wird nicht durch Tränen bewegt, sondern Gott wird durch Glauben bewegt. Wenn du Glaubenstränen weinst, dann wird Gott dadurch bewegt. Ich weine oft Glaubenstränen, verstehst du? Ich weine einfach im Glauben für Heilung von Menschen oder für Errettung von Verlorenen oder für Befreiung von Seelen, verstehst du? Aber das ist dann ein Glaubenswein. Ich weiß in dem Moment, dass etwas hervorgebracht wird. Weißt du, es ist nicht ein depressives Weinen. Oh, so schlimm und alles. Verstehst du? Und am Ende völlig fertig, verstehst du? Sondern dann ist es ein Glaubensweinen, verstehst du? Gott kann nur auf Glauben reagieren. Gott reagiert nicht auf Tränen, Gott reagiert auch nicht auf Nöte, sondern Gott reagiert auf Glauben. Amen. Also du kannst nicht Gott dazu bringen, dass er irgendwas in deinem Leben tut, indem du maximal Nöte aufhäufst und irgendwann mal sagst, so, jetzt ist der Berg so groß, jetzt komme ich nicht mehr drüber, Herr. Jetzt bleibt dir ja wohl nichts anderes mehr übrig, als daran zu gehen. Und weißt du, Gott sagt, egal wie hoch der Berg ist, du musst anfangen zu glauben, sonst kann ich gar nichts tun. Amen. Halleluja. Und das hat etwas mit dieser Orientierung in die Herrlichkeit Gottes zu tun. Und ich glaube, es kommt die Zeit überall auf der Welt, wo die Gemeinde Jesu nicht mehr auskommt, ohne dieses Leben in dieser Dimension. Amen. Und verbunden mit dem Hervorkommen oder Durchbrechen dieser Dimension der Herrlichkeit im Leib Christi, direkt damit verbunden, und darüber habe ich auch das letzte Mal schon gesprochen, direkt damit verbunden ist ein neues Bewusstsein dessen, wer und was wir sind als Christen in Christus. Ein neues Bewusstsein der Sohnschaft, das Offenbarwerden der Söhne Gottes hängt direkt zusammen mit der Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Weil die Söhne sind die Träger der Herrlichkeit. Für die Diener war es bestimmt, die Herrlichkeit von Ferne zu sehen im alten Bund. Und das heißt nicht, dass wir nicht mehr Diener sind im neuen Bund, aber es gibt jetzt eine höhere Offenbarung, die das durchdringt. Verstehst du? Auch unser Dienen wird herrlichkeitsdurchdrungen und damit durchdrungen von dem höheren Bewusstsein der Sohnschaft. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Sohn. Auch wenn du eine Frau bist. Das heißt, Gott aktiviert seine Herrlichkeit sehr stark dadurch, dass er gleichzeitig, oder das hängt miteinander zusammen, das eine sind zwei Seiten derselben Medaille, gleichzeitig aktiviert er ein neues Bewusstsein der Sohnschaft im Leib Christi. Weil offenbar werden als Sohn kannst du nur, wenn du dir dessen bewusst bist. Das ist der Punkt. Was ist das Wort offenbar werden? Du kannst ein Sohn sein, allein dadurch, dass du Jesus aufgenommen hast. Ich bin seit fast 30 Jahren ein Sohn, nur ich war mir nicht immer dessen bewusst, verstehst du? Am Anfang überhaupt nicht. Gar nichts hat mir gar niemand gesagt. Ja? Je mehr du dir dessen bewusst wirst, umso mehr kommst du als dieser Sohn hervor. Und ein wesentliches Kennzeichen dieses Sohnes ist es nun mal, dass er dieselbe Herrlichkeit trägt wie der erstgeborene einzigartige Sohn, nämlich Jesus Christus. Amen. Und somit ist dieser Sohn ein Träger dieser selben Herrlichkeit. Und somit, wenn dieser Sohn offenbar wird, dann wird auch die Herrlichkeit offenbar. Amen. Das heißt, wenn du dir bewusst wirst, wer du bist in Christus, dass du nicht nur irgendein kleiner Hempfli-Bempfli bist, sondern dass du tatsächlich versetzt bist an himmlische Örter, dass du bist, wie er ist, wie Jesus, der Auferstandene und Verherrlichte sogar, ja, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht, heißt es Römer 8,30. Ja. Wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du tatsächlich dieser Sohn der Herrlichkeit Gottes bist, dann kommst du mehr und mehr in den Stand, wo du befähigt bist, auch diese Herrlichkeit freizusetzen. Amen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, letztendlich ist es so, in diesem Zeitalter des Heiligen Geistes, also von der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten bis zur endgültigen physischen, körperlichen zweiten Wiederkehr Jesu auf dieser Erde, hat Jesus sich entschieden, und der Vater, natürlich beide zusammen, haben sich entschieden, nichts Wesentliches auf dieser Erde zu tun, außer in Verbindung mit den Söhnen, in denen Jesus lebt. Amen. Das heißt, du hast tatsächlich diese Autorität in dieser Zeit. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast die Autorität. Und je tiefer du dir dessen bewusst wirst durch die Kraft Gottes, weil die Kraft Gottes bringt dieses Bewusstsein hervor, weißt du, das ist auch nicht nur eine theoretische Lehre, indem du es dir möglichst viel sagst, verstehst du? Das ist das eine, das zu proklamieren und zu bekennen, aber das andere ist es, in Kraft zu proklamieren und zu bekennen. Das heißt, das in Kraft gepredigte Wort Gottes baut in dir das notwendige Bewusstsein. Amen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Bücher von Männern Gottes oder Frauen Gottes geschrieben, die dieses Bewusstsein transportieren. Zum Beispiel könnte ich dir sehr empfehlen in dem Zusammenhang, wirklich, das kann ich euch allen empfehlen, sind diese zentralen Bücher von Dr. E.W. Kenyon. Ja, das ist ein Pionier dieses Bewusstseins der Sohnschaft. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts war der schon unterwegs. Also diese Bücher, zwei Arten des Lebens zum Beispiel. Hervorragend. Geist, ist absolut Geist, baut Bewusstsein. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, aber diese zentralen Bücher von ihm, die sind wirklich, was das angeht, die bringen das absolut so auf den Punkt. Ja? Zwei Arten des Lebens, zwei Arten der Gerechtigkeit, die neue Art der Liebe, zwei Arten des Glaubens, es gibt noch die Realitäten der neuen Schöpfung. Ja? Diese Bücher, also als Glory Life Schüler, auch wenn du über Video zuhörst, ja, du bekommst diese Bücher, die gibt es beim Shalom Verlag in Deutschland, die deutschen Übersetzungen, aber du kannst sie natürlich auch bei uns am Büchertisch bekommen, wir kriegen sie auch vom Shalom Verlag. Dann hol dir wirklich diese Bücher und beginne darüber zu meditieren. Das sind eigentlich, diese Bücher sind Meditationen, die Bewusstsein bauen dessen, was Jesus für uns vollbracht hat und was er aus uns gemacht hat und was er jetzt durch uns tun will. Also Meditationen eigentlich über dem Evangelium. Also kann ich dir wärmstens empfehlen. Weil die Söhne Gottes, weißt du, sie werden offenbar, indem sie ihren Geist nähren. Amen. Du brauchst geistliche Nahrung, um zu wachsen. So wie Babys natürliche Nahrung brauchen, Muttermilch, und Kinder, um zu wachsen, bestimmte Nahrung brauchen, für unterschiedliche Alter unterschiedliche Nahrung, so brauchst du als Sohn Gottes eine bestimmte Nahrung, um zu wachsen. Und wenn du hier Glory Life Schüler bist, dann empfehle ich dir wirklich total diese Bücher von Dr. Kenyon, um geistlich zu wachsen. Du brauchst ein bisschen Zeit, bis du da eingetaucht bist, bis du das richtig erfasst, weil das ziemlich geistmäßig rüberkommt. Das ist nicht so ein klassisches christliches Buch in mancher Hinsicht. Also es ist natürlich total christlich, aber es ist nicht, sagen wir mal, vom Schreibstil her ist es, also nicht, dass du jetzt denkst, irgendwas Esoterisches. Nein, es ist 100% das Evangelium. Es ist einfach, es sind Meditationen. Du merkst, er kreist um diese Bibel. Stellen, so meditativ eigentlich. Ja. Wenn du da mal reingefunden hast, dann ist es wirklich eine ganz, ganz starke Sache. Und es baut deinen Geist. Ja, der wird dadurch genährt. Halleluja. Und so wird dein Bewusstsein gebaut. Und je stärker dein Bewusstsein wird, umso mehr wirst du dir auch all dessen bewusst, was dir zur Verfügung steht als ein Sohn Gottes. Und umso mehr kannst du deine Position einnehmen, weil der Vater möchte Söhne, die ihre Position einnehmen in dieser Herrlichkeit. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist höchste Zeit für dich. deine Position einzunehmen. Und heute Abend möchte ich damit beginnen, über einen weiteren wesentlichen Bereich zu sprechen, in dem es absolut wesentlich ist, dass wir als Söhne Gottes unsere Position einnehmen, sodass wir wirklich das Vollmaß dessen, was er durch uns an Herrlichkeit freisetzen will, tatsächlich auch freisetzen können. Und dieser Bereich, der wird sicher viele von euch auch interessieren, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, das ist nämlich der Bereich der Engel und der himmlischen Heerscharen oder himmlischen Wesen. Halleluja. Oh. Ja, das ist tatsächlich auch sehr modern zurzeit, überhaupt in der Welt sind Engel auch modern. Allerdings auf meistens ein bisschen eine andere Art und Weise, als die Bibel es sagt. Da gibt es alle möglichen kruden Theorien, was alles Engel sind und wer alles Engel sind. Manche glauben, sie werden, wenn sie sterben, werden sie zu Schutzengeln oder was auch immer. Aber mit all diesen Mythen werden wir aufräumen. Und wir werden sehen, was wirklich Engel sind. Beziehungsweise nicht nur, was sie sind, welche Position sie haben und welche Position wir in Bezug auf sie haben und wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können, beziehungsweise wie wir zusammenhängen mit diesem himmlischen Bereich, um die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde freizusetzen. Wie viel von euch interessiert es? Halleluja. Preist den Herrn. Also, fangen wir an heute Abend. Engel und himmlische Wesen. Es gibt ja verschiedene Wesen, die in der Bibel beschrieben sind. Manche sind klassisch wie Engel beschrieben, manche diese, zum Beispiel diese lebendigen Wesen im Thronsaal mit den vier Gesichtern. Ja, die einen wie ein Ochse, die anderen wie ein Adler, wie ein Mensch, Löwe und so weiter. Ja, gibt ja verschiedene Wesen, aber alle diese Engel und himmlischen Wesen haben eins gemeinsam, nämlich sie halten sich beständig in der Herrlichkeit Gottes auf. Und schon allein deswegen sollten sie uns interessieren als Söhne der Herrlichkeit. Weil wenn die Bibel sagt, dass wir versetzt sind in diese Herrlichkeit hinein, dass dieselbe Herrlichkeit, die der Vater Jesus gegeben hat, er uns gegeben hat, dann müssen wir uns ja unbedingt auch für diese himmlischen Wesen interessieren, die in dieser Herrlichkeit zu Hause sind. Ja, du kannst so sagen, wo die Engel Gottes sich freisetzen, pass gut auf, wo die Engel Gottes sich freisetzen, setzt sich immer auch die Herrlichkeit Gottes frei, weil sie Träger dieser Herrlichkeit Gottes sind, weil sie ständig in der Herrlichkeit Gottes sich aufhalten. Und umgekehrt gilt aber auch das Gleiche, wo immer sich die Herrlichkeit Gottes freisetzt, werden immer auch die Engel mit im Gepäck sein. Amen. Die Engel mit dabei sein. Du kannst es ungefähr so, ja, mir kam so ein Beispiel, kannst du dir vorstellen, wenn du einen großen Teich oder von mir aus See hast, der, in dem es nur so von kleinen Fischen wimmelt, ja? Beispiel. Und du sagst jetzt so, jetzt möchte ich einfach etwas von diesem Wasser dieses Teiches, möchte ich jetzt einfach in, was weiß ich, in einen Eimer rüberschaufeln, ja? Dann nimmst du, sagen wir mal, nimmst du eine Wasserkugel, also eine Glaskugel, ja, und fährst einmal durch das Wasser durch und nimmst einen Teil dieses Wassers und dann schüttest du sie in das Gefäß rein, wo du das Wasser drin haben möchtest. Was wird dann in diesem Gefäß ankommen? Wasser und Fische. Siehst du? Fällt der Groschen? Die Fische symbolisieren die Engel in meinem genialen Bild. Und ja, also ich möchte jetzt Engel nicht zu Fischen degradieren, das will ich damit sagen, aber genau so ist es, verstehst du? Du kannst nicht ein Bereich der Herrlichkeit Gottes aus dem himmlischen Bereich hier auf diese Erde runterholen, ohne dass die Engel mit da drin sind, weil die sind verteilt überall in der Herrlichkeit Gottes, verstehst du? Und genauso ist es eben, wie es eben auch umgekehrt ist, wenn irgendwo ein Engel auftaucht, wird immer die Herrlichkeit Gottes auftauchen, weil er die trägt, er ist so durchdrungen, der... Ja, ich habe am Sonntag habe ich den Bibelvers oder den Bibeltext vorgelesen, Jesaja 6, ja, wo Jesaja die Herrlichkeit Gottes sieht. Und was sieht er in dieser Herrlichkeit Gottes? Er sieht Engel in dieser Herrlichkeit Gottes. Ja, immer wenn du in der Bibel eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes siehst, Hesekiel hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, was hat er gesehen? Er hat Engel gesehen. Johannes hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, was hat er gesehen? Engel hat er gesehen. Nicht nur Engel, natürlich hat er auch den Vater auf dem Thron gesehen und so weiter. Aber er hat immer auch werden Engel gesehen, wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst. Weil einfach die Herrlichkeit Gottes ihr Lebensraum ist und weil sie die Herrlichkeit Gottes füllen. Das heißt, im Hebräer 12 heißt es, dass es Myriaden von Engeln gibt. Das sind Zehntausende mal Zehntausende. Das heißt, es gibt unendlich viele letztendlich. Gott ist unendlich groß. Also ich glaube nicht, dass es unendlich gibt. Es sind geschaffene Wesen. Aber es gibt für unseren Verstand unendlich viele Engel. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist durchdrungen von diesen Wesen, beziehungsweise die Herrlichkeit Gottes ist gefüllt von diesen Wesen. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, dann manifestieren sich auch die Engel und deswegen sollten sie uns interessieren. Amen. Ich gebe dir einen weiteren entscheidenden Bibelvers dazu, der dir nochmal das untermauert, dass wir als Söhne Gottes des neuen Bundes im Geist und durch die Kraft ins Zentrum dieser Herrlichkeit hineinversetzt worden sind und damit eben auch in diesen Lebensraum der Engel mit hineinversetzt worden sind. Ja. Hebräer 12, Vers 18 bis 24, ich lese mal aus der Neues Leben Übersetzung. Ich habe festgestellt, die ist etwas verständlicher vom Deutschen als meine Lieblingsübersetzung, nämlich die Elberfelder, das ist nicht meine Lieblingsübersetzung, aber die habe ich schon seit 20 Jahren und inzwischen hat sich die Sprache auch ein bisschen weiterentwickelt. Aber sie ist so schön wörtlich einfach. Sie ist wirklich so nah dran an der Bibel. Aber die Neues Leben kann ich dir auch empfehlen. Die ist auch sehr nah dran am Urtext und ist trotzdem etwas moderner von der Sprache her. Deswegen, also die kann ich dir auch empfehlen. Es gibt viele Bibelübersetzungen, die sind mehr oder weniger nah am Urtext dran. Also die Elberfeld ist sehr nah dran. Die Neues Leben ist aber auch sehr gut. Also lesen wir Hebräer 12, Vers 18. Da sagt der Hebräer Briefschreiber, sagt: Ihr, nämlich er meint damit die Kinder Gottes im neuen Bund, ihr, sagt seinem Nachbarn, du, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen. Und da spricht er vom alten Bund, vom Sinai. Ja? Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuer, Flammen, Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab. Also alter Bund sind wir nicht. Denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum baten, sie mögen nicht weitersprechen. Sie wichen zurück, als sie hörten, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Nein, sagt er, nein, wir zittern nicht vor Angst. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, direkt im Zentrum der Herrlichkeit Gottes, wo Tausende von Engeln, das ist jetzt sehr schwach ausgedrückt, Myriaden sind eigentlich Zehntausende mal Zehntausende, also Millionen müsste es eigentlich da stehen, wo Millionen von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Halleluja. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels. Mit anderen Worten, was verkündet sein Blut? Sein Blut verkündet, dass du freien Zutritt hast in den Bereich der Herrlichkeit Gottes, da wo die Engel zu Hause sind. Amen. Halleluja. Die gleiche Sachverhalt kannst du Epheser 2, Vers 6 nachlesen, wo es heißt, wir sind in Christus versetzt an himmlische Orte im Geist. Ja? Das heißt, du bist direkt hineinversetzt im Geist, da wo die Engel sind. Amen. Du bist im Geist. Also du musst wegkommen von der Vorstellung, wo Menschen teilweise denken, ja, teilweise auch genauso in Bezug auf Gott natürlich, aber dann eben auch in Bezug auf die Engel, ja, die Engel sind irgendwo da oben, ganz weit weg und ich bin hier unten. Nein, du bist hineinversetzt in diesen Bereich. Ja? Wir werden gleich noch weiter, werden uns noch genauer uns anschauen. Machen wir weiter. Position der Engel. Position der Engel. Halleluja. Was ist die Position der Engel? Engel stehen Gott sehr nahe, ist klar. Engel stehen Gott sehr nahe, aber sie stehen eindeutig unter ihm. Das ist ganz wichtig, deswegen beten wir sie auch nicht an. Amen. Anbetung gehört nur Gott. Ja? Engel stehen unter Gott, also werden sie nicht angebetet, sie werden nicht gepriesen. Sie sind auch nicht das Objekt unserer Gebete, ja, oder das Subjekt unserer Gebete, besser gesagt, also das Ziel unserer Gebete. Wir beten nicht zu Engeln, ja? sondern wir sind uns dessen bewusst, sie stehen Gott sehr nahe, aber sie stehen unter Gott. Sie stehen Gott sehr nahe, weil sie permanent in der Herrlichkeit Gottes sind, habe ich schon gesagt. Und deswegen sind sie auch sehr mächtig und kraftvoll in ihrer Erscheinung und in ihrem Auftreten. Sie tragen die Kraft und die Herrlichkeit Gottes. Okay? Jetzt kommen wir schon zu uns. Unsere Position in Bezug auf die Engel. Das wird jetzt ganz wichtig, ja? Weil da kommt jetzt der entscheidende Knackpunkt. Wo stehen Engel? Im alten Bund, fangen wir im alten Bund an, haben wir heute alter und neuer Bund. Im alten Bund standen die Engel auf jeden Fall über den Menschen, weil es gab keine von neuem geborenen Söhne. Amen. Sie standen auf jeden Fall über den Menschen. es wird überall deutlich, im ganzen alten Bund wird deutlich, die Engel stehen über den Menschen. Im neuen Bund haben wir jetzt eine etwas veränderte Situation. Im neuen Bund, wenn du Hebräer 1 liest, dann stellst du fest, dass der ganze Hebräer 1, das ganze erste Kapitel von Hebräer 1, ich lese vielleicht gerade mal auch vor, kannst du sehen, dieses ganze Kapitel geht eigentlich nur darum, im Wesentlichen ist die Kernaussage dieses Kapitels ist, dass Jesus als der erstgeborene Sohn Gottes, als wahrer Gott und wahrer Mensch, eindeutig über den Engeln steht. Ja? Okay, fangen wir mal an, Hebräer 1. Schauen wir uns mal an. Und zwar interessanterweise, ja gut, oder ich lese euch mal Hebräer 1. Ja. So, auf Hebräer 1, fangen wir an, 1 bis 14. Heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Gottes Sohn, jetzt kommt's, Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesagt, das ist interessant, diese Formulierung, deshalb, o Gott. Ja? Also manchmal sagen ja Leute, ja, in der Bibel steht gar nicht, dass Jesus total Gott ist. Ja, hier steht es sehr wohl. Ne? Deshalb, o Gott, da ist Jesus gemeint. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Und Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt, der Himmel ist das Werk deiner Hände, sie werden vergehen, aber du bleibst ewig, sie werden veralten wie ein Gewand, du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, jetzt kommt der Schluss, Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer ausgesandt hat für die, die die Rettung erben werden. Amen. Mit anderen Worten, hier ist die Rede vom verherrlichten Zustand, in dem Jesus Christus sich jetzt zur Rechten des Vaters befindet. Ja? In seinem Zustand, in dem er sich jetzt befindet, steht er ganz eindeutig über den Engeln. Richtig? Für eine Zeit lang, und das kannst du hier gleich im nächsten Kapitel, dann Vers 9, kannst du es nachlesen, für eine Zeit lang heißt es sogar in der Bibel, war Jesus unter die Engel gestellt, nämlich während er hier über diese Erde ging. Ja, Hebräer 2, Vers 9 heißt es, doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Ja, das heißt mit anderen Worten, als Jesus seine Position in der Herrlichkeit Gottes verlassen hat, hier auf diese Erde gekommen ist, Mensch wurde wie du und ich, ging er für eine Zeit lang positionell sozusagen unter die Engel, nur um am Ende nach vollbrachtem Erlösungswerk diese Position über den Engeln wieder einzunehmen. Kannst du sehen, so weit, so gut, so weit hat sicher keiner ein Problem, richtig? Jetzt kommt der entscheidende Punkt, wie ist es mit uns? Wie ist es mit uns? Was ist unser Weg? Was passiert mit uns durch Jesus? Jesus heißt, es war der erstgeborene Sohn. Durch ihn haben wir die Erlösung. Durch ihn, sagt Johannes, sind wir im Geist, sag mal im Geist, heute ist ganz wichtig, durch ihn sind wir im Geist, wie Jesus ist in dieser Welt, richtig? In dieser Welt. Das heißt, durch das vollbrachte Erlösungswerk von Jesus ist eine Dimension eröffnet worden für die Menschheit, die diese Menschheit tatsächlich in dieselbe Wesensklasse wie Jesus Christus und damit wie Gott selber erhebt. Kannst du das sehen? Ja? Dieselbe Wesensklasse. Gott hat von Anfang an den Menschen für diese Wesensklasse eigentlich bestimmt. Als Gott die Welt schuf, wollte er Kinder haben. Und hat die Welt geschaffen für die Söhne Gottes, nämlich für die Menschen. Amen. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Herrschaft über diese Welt interessanterweise nicht den Engeln anvertraut. Hätte er ja auch machen können. Aber lest nach im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, 26 bis 28. Die Herrschaft wurde nicht den Engeln anvertraut, sondern sie wurde den Menschen anvertraut. Diese Herrschaft wurde korrumpiert durch den Sündenfall. Ja? Und somit war der Mensch nicht mehr fähig zu herrschen. Deswegen wurde aber auch nicht die Herrschaft der Engel über der Erde aufgerichtet, sondern dadurch wurde die Herrschaft der Dämonen aufgerichtet über die Erde. Weil der Mensch nämlich die Herrschaft beim Sündenfall nicht den Engeln gab, sondern dem Teufel. Daran siehst du, dass der Mensch immer die Herrschaft hatte. Wem er sie geben würde, der würde sie haben. Er hat sie dem Teufel gegeben, also hat sie der Teufel seither. Aber hätte sie den Engeln gegeben, hätten sie die Engel gehabt, aber die wollten sie gar nicht. Weil die kannten die Schöpfungsordnung Gottes. Die wussten, was ihre Position ist beim Vater und die wussten, was eigentlich die Position des Menschen als gegenüber Gottes, als Wesen nach seinem Bild ist. Amen. Jesus Christus kam, um den Sündenfall aufzuheben, um die Sünde aufzuheben in ihrer Wirksamkeit. Das heißt mit anderen Worten, um den Menschen in seine ursprüngliche Position der Herrschaft wieder hineinzubringen. Amen. Dem Geist nach. Das heißt, durch Jesus Christus ist die ursprüngliche Position der Menschheit in der Herrschaft wiederhergestellt. Sagt sein Nachbarn, im Geist. Unser natürlicher Mensch, solange wir hier über diese Erde gehen, unser natürlicher Mensch, also Seele und Körper, bedarf noch der Erneuerung. Amen. Wir sind noch nicht in der Endposition angekommen, so wie Jesus, unser Erstgeborener. Der ist bereits in der Endposition angekommen. Wir sind noch nicht in der Endposition angekommen, aber im Geist ist diese Endposition sozusagen bereits in uns deponiert. Ja? Das heißt, man könnte so sagen, wir befinden uns sozusagen in einem Zwischenzustand in diesem Zeitalter. Ja? Paulus sagt, in 1. Korinther 6, 3 sagt er, in Bezug auf den Endzustand der Söhne Gottes, er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das ist interessant. Du kannst niemand richten, über dem du nicht stehst, oder? In dem Moment, wo du über jemand richtest, stehst du über ihm. Er spricht hier nicht von jetzt. Jetzt sind wir nicht in der Lage und nicht in der Position, Engel zu richten. Aber er spricht von einer Zeit, da werden wir Engel richten. Amen. Das heißt, er spricht von diesem endgültigen, verherrlichten Zustand der Söhne und Töchter Gottes. Wir sind jetzt im Geist bereits in dieser Position drin, aber eben noch nicht vollständig. Das heißt, wir befinden uns in diesem Zwischenzustand. Deswegen kann die Bibel sagen, einerseits, dass wir noch nicht in dieser Position sind, aber andererseits kann sie eben schon sagen, wie ich gerade vorgelesen habe, Hebräer 1, 14, dass die Engel uns bereits jetzt als dienstbare Geister gegeben sind. Und Diener stehen normalerweise unter denen, denen sie dienen. Ja? Das heißt, es ist sozusagen eine Zwischenposition. Spannend, ha? Halleluja. Schauen wir uns das noch genauer an. Nehmen wir nochmal Hebräer her. Hebräer ist super. Hebräer 2, ja? Ab Vers 5. Da wird es ganz klar ausgedrückt. Hebräer 2, Vers 5. Da heißt es, außerdem sind es nicht die Engel, denen er die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Das heißt, die zukünftige Welt, der neue Himmel und die neue Erde wird nicht den Engeln unterstehen. Das kannst du schon im tausendjährigen Reich sehen. Das tausendjährige Reich wird nicht von Engeln regiert werden, sondern von Söhnen Gottes. Sag mal, hier bin ich. Amen. Dann sagt er weiter, denn an einer Stelle in der Schrift heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denken und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest. Für eine kurze Zeit, jetzt kommt es, was ich gerade eben schon vorgelesen habe, für eine kurze Zeit hast du ihn geringer als die Engel gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Für eine kurze Zeit. Da sind wir jetzt gerade in der kurzen Zeit. 1000 Jahre sind für den Herrn wie ein Tag. 2 Tage sind rum. Halleluja. Seitdem das so ist. Ja. Also kurze Zeit. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Jetzt geht's weiter. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Der Sohn, die Söhne, hier ist von uns die Rede. Aber noch sehen wir das alles nicht. Noch sehen wir es nicht. Doch, sagt er, Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Amen. Halleluja. Er will seine Herrlichkeit mit dir teilen. Amen. Er will seine Herrschaft mit dir teilen. Er will sogar seine Herrschaft über die Engel mit dir teilen. Ist der Hammer. Deswegen heißt es auch im Psalm 8, Vers 6, eigentlich im wörtlichen Hebräisch, heißt es, du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. So hat Gott den Menschen eigentlich von Anfang an geschaffen. Das ursprüngliche Plan war, den Menschen als direktes Gegenüber Gottes wenig geringer zu machen als ihn. Manche haben dieses Wort, das da steht, es steht das hebräische Wort Elohim, das wird an allen Stellen im ganzen Alten Testament immer mit Gott übersetzt, nur an der Stelle hatten es die Übersetzer offensichtlich schwer, als sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, wenig geringer als Gott, und haben dann aus Elohim Engelswesen gemacht. Ja? Aber das Wort ist eindeutig im Alten Testament eigentlich, es heißt Gott. Er hat uns wenig geringer geschaffen als Gott. Das heißt, er hat uns tatsächlich von Anfang an für diese Position bestimmt. Jetzt befinden wir uns auf dem Weg dahin. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist auf dem Weg dahin. Du bist auf dem Weg, in die Position Engel zu richten. Jetzt kannst du sie noch nicht richten, weil du noch diesen irdischen Körper hast und diese erneuerungsbedürftige Seele hast. Deswegen kannst du sie jetzt noch nicht richten, aber du wirst sie richten eines Tages. Jetzt aber sind sie dir bereits gegeben vom Vater der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit, in die du als ein Sohn hineinversetzt bist, als dienstbare Geister. Wow. Und das ist doch schon mal was, oder? Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn. Wow. Das heißt, schon jetzt und hier stehen dir die Engel zur Verfügung als dienstbare Geister. Anders ausgedrückt, du kannst auch sagen, der Dienst der Engel hier auf der Erde wird durch die Söhne und Töchter Gottes freigesetzt. Was nicht heißt, gleich in Klammer dazu genommen, dass Gott nicht auch souverän Engel schicken kann. Ja? Hier auf der Erde, das macht er auch manchmal. Aber letztendlich, auch selbst das hat immer etwas dann zu tun mit Aufgaben, die irgendwo was zu tun haben mit Söhnen und Töchtern Gottes. Ja? Also zum Beispiel hat er Gabriel gesandt, um der Maria einen Auftrag zu verkünden, einen sehr wichtigen Auftrag. Ja? Jesus zu gebären war ein entscheidend wichtiger Auftrag. Und dafür hat er Gabriel ausgesandt. Sie hat nicht Gabriel freigesetzt. Ja? Gabriel kannst du übrigens auch nicht freisetzen. Nicht, dass du denkst, kommen wir gleich das nächste Mal auch noch dazu, welche Engel du so freisetzen kannst. Ja? Also du kannst auch nicht den Michael freisetzen, es sei denn, du bist wirklich ganz spezifisch für Israel gesetzt, weil der ist für Israel ausgesandt. Also du kannst nicht einfach jeden Engel beliebig freisetzen. Wir werden das nächste Mal noch genauer darauf eingehen, welche Engel wir tatsächlich freisetzen können. Aber manche Engel werden eben einfach souverän von Gott freigesetzt. Aber es gibt diese wesentliche Komponente auf der einen Seite, dass Söhne Engel freisetzen. Amen. Söhne setzen Engel frei, Gott setzt Engel frei. Söhne sind dazu bestimmt, du könntest es so zusammenfassen, du könntest sagen, Engel reagieren auf das, was Söhne tun, ja, und Söhne werden gleichzeitig davon beeinflusst, von dem, was Engel tun. Mit anderen Worten, es gibt eine Interaktion. Söhne und Engel sind dafür bestimmt, zu interagieren. Die Söhne warten nur darauf, dass du bestimmte Dinge tust, ich werde es das nächste Mal noch ausführlicher nennen, bestimmte Dinge tust, um sie freizusetzen. Was habe ich gesagt? Nein, die Engel warten darauf, dass die Söhne bestimmte Dinge tun, um Engel freizusetzen. Zum Beispiel werden Engel freigesetzt durch Lobpreis und Anbetung. Zum Beispiel werden Engel freigesetzt durch das Sprechen des Wortes Gottes. Ich tue es jetzt nur ganz kurz in aller Kürze, die Punkte abhandeln. Das nächste Mal werde ich sehr ausführlicher darauf eingehen. Engel werden freigesetzt durch das Wort des Söhne sprechen. Engel werden freigesetzt, wenn wir den Vater bitten, dass er Engel sendet. Und Engel werden auch freigesetzt, und da werde ich das nächste Mal auch noch mal näher drauf eingehen und uns dir von der Bibel her zeigen, Engel werden auch dadurch freigesetzt, indem tatsächlich Söhne sie bewusst freisetzen. Das sind die vier, oder es gibt auch noch ein paar andere, Engel werden auch freigesetzt durch Geben, dadurch werden sie auch freigesetzt von der Bibel her. Also es gibt verschiedene Dinge, durch die Engel freigesetzt werden. Ja? Also auf die Engel nur warten, dass wir sie tun, und wenn wir sie nicht tun, dann tun sie auch nichts. Das sind die berühmten arbeitslosen Engel, ja. Ich weiß nicht, ob es im Himmel Hartz IV gibt, aber, aber das wollen wir ihnen möglichst ersparen. Amen. Sag mal, ich will meinen Engeln ersparen, dass sie sich arbeitslos melden müssen. Ja. Ja, jetzt habe ich dir damit schon was anderes mit untergeschoben, nämlich, dass du bestimmte Engel als spezifisch dir zugeordnet von Gott bekommen hast. Sagt auch die Bibel, werde ich das nächste Mal auch näher erläutern. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch bestimmte Engel oder schon von Anfang seines Lebens und später unter Umständen noch mehr, je nachdem wie er sich im Dienst bewegt, noch mehr Engel zugeteilt bekommt. Das heißt, es gibt persönliche Engel. Sagt man seinem Nachbarn, persönliche Engel. Es gibt persönliche Engel. Es preist den Herrn. Sag mal danke, Vater, für meine persönlichen Engel. Ich meine, das ist so der Hammer. Schau, Gott liebt dich so sehr als sein Ebenbild, als sein Sohn, dass er sogar eine ganze Truppe von geschaffenen Wesen, die er geschaffen hat, nämlich Engel, Engel sind geschaffene Wesen, und dass er diese Truppe von geschaffenen Wesen nur dafür abgestellt hat, um dir zu dienen. Wow! So gewaltig sind die Söhne Gottes aus der Sicht des Vaters. So wichtig sind sie ihm. Er hat spezifische Engel für dich abgestellt. Und wenn du es in der Bibel nachliest, ist interessant, diese persönlichen Engel sehen meistens auch so ähnlich aus wie wir. Ja, als Petrus aus dem Gefängnis kam und sie nicht geglaubt haben, dass er es ist, haben sie gleich zum Markt gesagt, es ist sein Engel. Warum haben sie das gesagt? Weil sie offensichtlich wussten, dass die persönlichen Engel oft aussehen wie die Person. Manchmal ist es so, du träumst von einem anderen Sohn Gottes im Traum und in Wirklichkeit erscheint dir im Traum eigentlich sein Engel. Du kannst jetzt mal weiter drüber nachdenken. Wie dem auch sei, diese geschaffenen Wesen sind spezifisch persönlich für dich. Ja. Und das ist die Liebe des Vaters. Und du kannst sie freisetzen. Genauso gibt es Engel für Dienste und Gemeinden. Ja, Offenbarung 2 und 3 kannst du nachlesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Ich glaube, dass Glory Life einen Engel hat, der spezifisch für den Dienst Glory Life gesetzt ist. Dann wiederum gibt es Unterengel, zum Beispiel einen Engel, der spezifisch für Glory Life Stuttgart gesetzt ist, einen anderen Engel, der für Glory Life Hamburg gesetzt ist und so weiter und so fort, für Glory Life Nürnberg und so weiter und so fort. Es gibt Engel von Gemeinden und dann gibt es Engel von Nationen, Regionen und Nationen. Ja. Die setzen wir jetzt gerade in diesen Tagen auch ganz besonders frei, dass jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahl setzen wir für die Engel Gottes frei. Verstehst du, die, dass die an den Wahlkabinen rumrütteln? All die falschen Leute abhalten, zur Wahl zu gehen und all die anderen ihnen einen kleinen Tritt geben. Amen. Es gibt also, was ich dir damit sagen will, das nächste Mal werde ich darauf näher eingehen, weil heute Abend möchte ich einfach nur so weit gehen, um einfach eine Grundlage zu haben, dass wir uns für diesen Bereich öffnen können und diesen Bereich freisetzen können. Es gibt Engel für unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Aufgaben. Unter anderem für dich persönlich. Halleluja. Und wenn du dich diesem Bereich öffnest, wenn du sagst, ja, danke, Vater. Weißt du, es ist ganz einfach. Manche Leute sagen, ach, das mit den Engeln ist alles gar nicht so wichtig. Okay, dann werden sie es auch nie, die Hilfe der Engel, wirklich richtig erleben. Amen. Vielleicht erleben sie dann mal, ja, im Notfall, dass Gott in seiner Gnade eingreift und bevor du, was weiß ich, deinen Kopf durch die Windschutzscheibe geht, kommt noch schnell ein Engel und schiebt sich dazwischen, zwischen das andere Auto und dich oder so. Ja, das sind dann so Gnadenwirkungen Gottes. Aber weißt du, wir als Söhne sollten eigentlich nicht blind durch die Landschaft gehen und sozusagen nur per Zufall mal ab und zu in irgendeine Engelswirksamkeit latschen, sondern, ja, so ist tatsächlich bei den meisten Christen noch. Wenn uns wirklich bewusst wird, welche Position wir haben in der unsichtbaren Welt und dass Gott uns tatsächlich die Möglichkeit gegeben hat, in Abhängigkeit von ihm natürlich, in Abhängigkeit und in der Führung des Heiligen Geistes natürlich, nicht irgendwie beliebig, wir können nicht einfach irgendwie beliebig Engel in der Gegend rumdirigieren, so wie es uns gerade einfällt, ja, und jetzt schick noch einen ganz bösen Engel zu dem, dass der ihn ein bisschen malträtiert, weil der war so böse zu mir oder so. Das ist sogar Okkultismus. Ja, das ist Okkultismus. Aber es gibt so manche charismatischen Spezialisten. Ich nenne es dann immer charismatische Hexerei. Die senden die Engel aus, um irgendwelche Leute zu zerstören. Aber vergiss es. Ja, da tust du nur Dämonen aktivieren. Und wenn du Dämonen aktivierst, das kann ich dir auch sagen, wenn du Dämonen aktivierst in deinem Leben, dann wird es immer auf dich zurückfallen. Also vergiss es. Okay, haben wir vorher schon gehört. Okay, also, Halleluja. Wer von euch ist bereit, wirklich ganz bewusst dem Vater zu danken für die Engel, die er uns zur Seite gestellt hat und ganz bewusst dem Vater zu sagen, ja, wir öffnen uns wirklich für diesen Bereich der Engelsaktivität in und um unser Leben herum. Wir öffnen uns auch dafür, vom Vater zu lernen, was es wirklich heißt, als ein Sohn Gottes in der Herrlichkeit Gottes mit dem Bereich der Engel, mit dem Bereich der unsichtbaren Welt zusammenzuarbeiten. Wer ist da bereit? Halleluja. Okay, ihr am Video, seid ihr auch bereit? Dann steht einfach mit uns auf. Wir stehen einfach auf, zusammen und Halleluja. Und Hans-Peter, du kannst das andere Lied reintun. Ja? Halleluja. Und wir setzen einfach zusammen jetzt wirklich, wir entscheiden uns gemeinsam, Vater, Herr. Zuerst mal danken wir dir, Herr. Wir danken dir, Vater, für diesen ganzen Bereich der Engel, Herr. Wir danken dir für diesen Bereich der unsichtbaren Welt, die himmlischen Wesen. Wir danken dir, dass du so mächtig und so groß bist, Herr, dass du nicht nur eine sichtbare Welt geschaffen hast, sondern dass du parallel wirklich eine unsichtbare Welt geschaffen hast, die mindestens so real ist wie die sichtbare Welt, Herr, und die vor allen Dingen noch sehr viel kraftdurchdrungener ist als diese sichtbare Welt. Herr, es ist nämlich die Welt, in der deine Herrlichkeit alles in allem erfüllt, Herr. Und Vater, wir danken dir für deine Engel, die du kreiert hast, permanent in deiner Herrlichkeit zu sein und permanent in deiner Herrlichkeit zu leben, Herr. Und Vater, wir danken dir noch viel mehr, dass du uns als Söhne Gottes tatsächlich so hoch gesetzt hast und in deiner Liebe so hoch geschätzt hast und so hoch bestimmt hast, Herr, dass diese Engel tatsächlich mit uns zusammenarbeiten und bestimmt sind, sogar uns zu dienen und dass du uns Möglichkeiten gegeben hast, diese Engel freizusetzen in unserem Leben, ihre Aktivität zu beflügeln, ihre Aktivität zu verstärken, ihre Aktivität zu aktivieren, Herr, in dem Namen von Jesus. Und ja, Vater, wir beugen unsere Knie vor dir, dem Vater, vor dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt ist, Herr. Halleluja, du bist der Vater der Engel, Herr, und du bist unser Vater, Herr. Und Herr, wir sind nicht Engel, sondern wir sind Söhne, Herr. Und als Söhne dazu bestimmt, mit den Engeln zusammenzuarbeiten. Und so, Vater, in dem Namen Jesus bitten wir dich gerade jetzt, Herr, in unserem Leben die Aktivität der Engel in einer neuen Dimension freizusetzen. Vater, in dem Namen Jesus sprechen wir dein Wort und wir sagen, ja, aktiviere die dienstbaren Geister, aktiviere die Engel in unserem Leben. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wir öffnen uns dafür, Vater, wir öffnen uns dafür. In Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir für den Engel von Glory Life, Herr. Wir danken dir, Herr, für den Engel, den du über diesen Dienst gesetzt hast. Herr, und Vater, im Namen Jesus als Leiter dieses Werkes setze ich jetzt im Geist aus der Herrlichkeit die Aktivität dieses Engels und all der Engel frei, die du Glory Life Studenten und Schülern, Glory Life Söhnen zur Seite bestimmt hast, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Herr, wir setzen diese Engel frei, Herr. Wir setzen diese Engel in Aktivität. Wir rufen die Aktivität dieser Engel hervor. Danke, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, Herr. Danke, dass du uns führst, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du Engel ganz neu zuteilst, auch Vater, Herr, indem wir in diesen Bereich hineingehen, Herr. Danke, Herr, dass du den einzelnen Söhnen und Töchtern ganz neu Engel zuteilst, Herr, in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, ganz besonders danke ich dir für alle die Engel, die zum Schutz und zur Bewahrung gesetzt sind für Söhne und Töchter Gottes. In Jesu Namen. Und ich rufe aus, Schutz und Bewahrung über all den Glory Life Schülern. Schutz und Bewahrung vor Unfällen. Schutz und Bewahrung vor Krankheit. Schutz und Bewahrung vor Arbeitslosigkeit. Schutz und Bewahrung vor finanziellem Ruin. Schutz und Bewahrung vor zerbrochenen Beziehungen. Schutz und Bewahrung in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Und ich danke dir, Vater, dass du die Engel freisetzt, Herr, die mitwirken, um das auszuführen in dem Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Kurabasa kanamashikadadaba. Urabasantanamandorobosandarada. Urabasandarabasandarada. Urabasandarabashankarada. Oh, Rabbi Sandarada, Oh, Rabbi Sandarada, Oh, Rabbi Sandarada, Vater, ich danke dir für Heilungsengel, die ausgesandt werden, Herr. Heilungsengel, die mitwirken, Herr. Mit den Glory Life Schülern mitwirken, Herr. Um Zeichen und Wunder zu bewirken, Herr. Mitwirken, um Heilung zu bewirken, Herr. Engel, die Befreiung bringen, Herr. Herr, Engel, die Erneuerung, Erlösung, Herr. Transformation der Seele bringen, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Herr, wir setzen diese Engel frei, Herr. Rund um die Glory Life Schüler. In dem Namen von Jesus, Herr. Danke, dass sie mitwirken, Herr. Herr, so dass Zeichen und Wunder uns folgen, Herr. Danke, Vater, dass Engel der Offenbarung freigesetzt werden, Herr. Wow! Engel der Offenbarung. Wow! Das war für dich. Schicki. Danke, Jesus. Danke für Engel der Offenbarung, Herr. Halleluja, die göttliche Visionen vom Himmel in unsere Herzen legen, Herr. Herr, die Offenbarungen, die für diese Zeit von entscheidender Bedeutung sind, Herr, in die Herzen der Söhne und Töchter Gottes legen, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Kannst du die Musik ein bisschen hochmachen? Danke, Vater. Danke, Jesus. Ja, setz die Macht des Himmels frei, Herr. Oh, die Macht des Himmels. Oh, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Oh, release the power of the living God. Halleluja. Merkst du das? Die Gegenwart und Macht der Engel. Halleluja. Oh, Sekaramando, sie füllt den Raum. Oh, sie füllt dein Leben. Oh, Sekaramando. The power of the living God. Oh, sie tragen diese Kraft. Die Engel tragen diese Kraft. Danke, Heiliger Geist, dass du neu zuteilst, Herr. Oh. Wow. Danke, Jesus. Oh, shakando robo sikarabando robo sakarabando. Oh, shakarararara. Oh, shakarabandomosandara. Shakarara. Es sind neue Zuteilungen von Engeln, die kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn wir es aktivieren, wird es mehr. Weißt du, auch die Zahl der Engel, die in deinem Leben wirksam ist, die Kat hat auch davon gesprochen, die Zahl der Engel, die wirksam ist in deinem Leben, wird erhöht, wenn wir es aktivieren, wenn du es aktivierst. Zahl auch der himmlischen Heerscharen, die zu deinen Gunsten wirken, wird erhöht, wenn du es aktivierst. Oh ja, nimm's auf. Nimm sie auf. Heiß sie willkommen. Heiß die Engel willkommen. Das darfst du. Du darfst sie willkommen heißen. Oh, über ganz Glory Life heißen wir die Engel willkommen in einer neuen Dimension. Danke, Vater. Oh, danke für den himmlischen Beistand. Danke für den Beistand des Himmels. Oh, Shekarema Sakaramondo Robo Sakarara. Oh, Sakaraba. Wow, neue Engel an deine Seite gestellt. Wow, neue Engel an deine Seite gestellt. Neue Engel an deine Seite gestellt. Wow, neue Engel an deine Seite gestellt. Just on a mission, come into position. Hallelujah. Sharamasonda. Oh, sing einfach im Geist, es gefällt ihm. Neue Schübe des Übernatürlichen. Neue Schübe der Offenbarung. Neue Schübe der Wunder. Danke, Vater, für die Wunderengel. Danke, Vater, für die Zeichenengel. Danke, Vater, für die Manifestationsengel. Halleluja, Halleluja, die den Himmel manifestieren auf dieser Erde. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke für die Atmosphäre des Himmels, die mit uns geht, wo immer wir hingehen. Halleluja, danke für die Substanz des Himmels, die mit uns geht, wo immer wir hingehen. Und danke, dass die Engel mit im Gepäck sind, mit dabei sind, mit drin sind. Halleluja. Danke für die Präsenz von Engeln, die mit uns geht, wo immer wir hingehen. Danke für Engel der Kraft. Danke für Engel der Kraftwirkung. Oh, danke für Engel der Freisetzung. Wow, Shekaya Mando Sakara Mandoro. Shekaya Mondoro Bosara. Wow, Sakaria Monda Sikaraba. Shekara Badara. Karabasandara. Shekarabando Romo Santara. Ekarabando Robo Santoro Romo. Shekaramando Robo Santara. Oh, Sarara. Shekara. Danke für Engel der Freude. Oh, die Freude in unsere Häuser und Familien transportieren. Danke für Engel, die Freude transportieren. Vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Somit tragen Engel deine himmlische Freude. Oh, danke für spezifische Engel, die deine Freude freisetzen. Wo immer wir hinkommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Ramasandarala. Sharabasandarara. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sharamandara. Es wird stärker, es wird stärker. In jedem einzelnen Leben, Halleluja, in jedem einzelnen von uns, auch die, die über Video zuschauen, es wird stärker, die Präsenz von Engeln. Du wirst es noch heute Nacht merken, du wirst es morgen merken, wann immer du in Lobpreis reingehst, wann immer du singst im Geist, wirst du merken, wie die Präsenz von Engeln mitkommt. Halleluja, es ist eine stärkere, ein stärkeres Gewicht von Herrlichkeit, es ist ein stärkeres Gewicht, es ist eine stärkere Shekinah, es ist ein stärkere ein stärkeres Kavot, ein Gewicht von Herrlichkeit. Wow. In deiner Wohnung, in deinem Haus. Wow, wo immer du bist. ein stärkeres Gewicht. Shakaramando, Sekaramando, Robosia, la la la la la, Shakarara. Oh, Rabba, Sekarara, Sharanamaso. A fire. Koramasanana, komm dir Feuerflammen. Oh, Sekaramando, Robosanda, Rabba, Sararara. Oh, Sarano. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, his servants, flames of fire. Oh, makes his angels winds. His servants, flames of fire. Go, go. Winds of fire, kommt ihr Winde des Feuers. Oh, in dem Namen Jesus, weht über diese Region, weht über ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Israel. Oh, weht, weht wie nie zuvor. Weh. Oh, oh, oh. Oh, wir setzen euch frei in diesen Nationen. Oh, wir setzen euch frei in einer neuen Dimension. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, wirkt die Werke des Vaters. Oh, Shekaramando, Sekarando. Oh, mit den Söhnen und Töchtern. Mit den Söhnen und Töchtern. Zu deiner Ehre, Vater. Zu deiner Ehre, Jesus. Oh, wir beten dich an, Jesus. Oh. Wow, oh, oh, da kommt eine Zuteilung. Oh, Sharamaso Korobasia Labando Robosia Labando Roro. Shakaramando Sikarabando Roro. Sharamosaraya Sorarara. Danke für deine Gegenwart. Oh, es wird immer noch stärker. Halleluja. Geh einfach voll rein. Weißt du, hab keine Angst. Das sind die Kräfte der Zukunft. Die sind stärker als dein Körper. Die knocken manchmal deinen Körper aus. Warum war es so, wenn Engel in der Bibel Menschen begegnet sind, dass sie dann wie tot zu ihren Füßen fielen oft? Warum war es so? Wegen dieser starken Kraft. Die Engel haben gesagt, bet mich nicht an, steh wieder auf. Aber es war diese starke Kraft, die sie ausgenockt hat. Söhne sind nicht dazu bestimmt, Engeln anzubeten oder sich vor ihnen zu beugen in der Hinsicht. Aber diese starke Kraft haut dich um manchmal. Halleluja. Oh, das ist Energie. Oh, Shakaramanarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, Shakara, durchdring sie, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Oh, neue Engel. Neue Engel zu deiner Seite. In Jesu Namen. Oh, Seramando. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seine Herrlichkeit ist hier. Seine Herrlichkeit ist hier. Danke, Jesus. Oh, Shararararashe. Der Text ist: Engel mit einer Mission kommt in Position, um die Vision der Söhne Gottes zurückzubringen. Engel mit einer Mission kommt in Position, um die Vision der Söhne und Töchter Gottes zurückzubringen. Oh, Shakaramando, Sakarando, Robosiara, Lamasoko, Robosiara. Ja, die Vision der Söhne Gottes kommt zurück. Die Vision der Söhne Gottes kommt zurück. Die Vision, die der Vater in seinem Herzen vor Grundlegung der Welt hatte, für diese Söhne Gottes, sie kommt zurück in ihre Herzen. Und sie werden offenbar in dieser Zeit. Sie werden offenbar in dieser Zeit. Die Vision kommt zurück. Halleluja. Halleluja. Die Vision kommt zurück. Die Vision kommt zurück. Die Vision kommt zurück in die Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, dass deine Söhne in Position kommen, Herr. Oh, das ist das größte Geheimnis der ganzen Erde, Herr. Und dein Wort sagt, dass Engel begehrt haben, hineinzuschauen, Herr. Engel haben begehrt, die offenbar werdenden Söhne Gottes zu sehen. Halleluja. Und danke, dass es jetzt geschieht. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Danke, dass jetzt unsere Zeit ist, Herr. Danke, dass jetzt die Söhne in Position kommen. Danke, dass jetzt die Vision der Söhne zurückkommt, Herr. Im Namen von Jesus. Halleluja. Frei. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, ja, ja. Ich habe gerade jetzt die letzten paar Minuten einen Engel da drüben stehen sehen. Und zwar, er steht immer noch da. Und zwar hat er ein Schwert. Und er ist auf dieses Schwert gestützt. Er hat es aus der Scheide rausgezogen und er ist jetzt auf dieses Schwert gestützt. Und er schaut rüber zu uns, steht da auf der Seite, er schaut rüber zu uns und er sagt, ich warte darauf, dass ihr das Wort sprecht. Und dann habe ich gesehen, wie dieses Schwert aufgenommen wurde und wie es zum Schlag geschwungen wurde. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Mm. Halleluja. Weißt du, das, was Elisa seinem Diener gezeigt hat, das gilt auch für uns. Mehr sind die, die auf unserer Seite sind, als die auf der anderen. Viel mehr. Halleluja. Halleluja. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass heute an diesem Tag unser Baugesuch für das Zentrum der größeren Herrlichkeit eingereicht worden ist beim Baurechtsamt in Filderstadt. Halleluja. Heute, der Architekt hat mir heute Nachmittag geschrieben, es ist heute, hat er es dort abgegeben, alles ist unterschrieben, alles ist perfekt. Halleluja. Preist den Herrn, das Haus der größeren Herrlichkeit wird gebaut im Geist. Amen. Und das Gebäude ist nur das sichtbare Zeichen. Das Gebäude ist die sichtbare Auswirkung. Aber es wird gebaut im Geist. Halleluja. Ai. Am Sonntag ist um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum. Sei dabei, das wird stark. Im Anschluss daran ist auch das Heilungsteam wieder zum Heilungsdienst bereit. Am Dienstag sind Glory-Häuser an verschiedenen Orten im ganzen Land. Am Donnerstag ist Glory-Live-Schule, aber öffentliche Veranstaltung. Am Donnerstag ist die Glory-Live-Schule gleichzeitig die erste Veranstaltung der Herrlichkeits- und Erweckungstage mit Jeff Jansen. Das wird eine gewaltige Zeit werden. Also seid dabei live, möglichst auch ihr Schüler, seid live dabei, auch in diesen Tagen. Das wird eine starke Zeit werden. Der Jeff ist auch einer, der einen starken Engelsraum trägt und einen starken Raum der Herrlichkeit. Und das wird gewaltig werden. Das Lied übrigens, das wir gerade gehört haben, ist von Steve Swanson, der im November bei uns bei der Konferenz dabei sein wird, Anfang November. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Halleluja. Also wir gehen wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du in Norddeutschland wohnst, am Samstag sind Veranstaltungen in Kirchhatten, 14 und 18 Uhr und am Sonntag um 14 und 18 Uhr in Hamburg. Ja, also für alle Glory Life Schüler, die das hören. Außerdem ist wieder eine Taufe geplant, wenn du dich anmelden möchtest, auch Glory Life Schüler, wenn du noch nicht getauft bist als Erwachsener, gemäß deinem Glauben, kannst du dich anmelden zur Taufe mit den blauen Zetteln, die überall in den Glory Life Zentren ausliegen. Melde dich an und dann bist du bei der nächsten Taufe dabei. Irina hat noch gesagt, ich soll ansagen, dass immer am Donnerstag vor der Glory Life Schule um 18.40 Uhr ein Vorgebet stattfindet, einfach für den Abend auch. Wer da sich berufen fühlt, dabei zu sein, das ist drüben im Seminarraum 18.40 Uhr Vorgebet. Und das Gleiche gilt auch für die Sonntagsgottesdienste, also ab 9.15 Uhr. Wer sich dazu berufen fühlt, einfach melde dich einfach bei der Irina im Anschluss an den Gottesdienst. Halleluja.